Sie hören den Artikel Haschisch, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Haschisch: Das (auch der) Haschisch, von arabisch haschisch deutsch Gras, ebenfalls als Hasch, Shit oder Chocolate bezeichnet, ist das aus den Pflanzenteilen der weiblichen Cannabispflanze gewonnene und zu Platten oder Blöcken gepresste Harz. Ein kleines oder auch größeres Stück dieses Produkts wird oft Piece genannt. Bei der Produktion von hochwertigem Haschisch finden hauptsächlich die Blütenstände der weiblichen Pflanze Verwendung, da sie gegenüber den restlichen Pflanzenteilen wesentlich mehr Harzdrüsen enthalten. Haschisch zählt mit seiner meist entspannenden Wirkung zu den sanfteren psychoaktiven Drogen. Die allgemeinen Eigenschaften der Droge sind unter Cannabis beschrieben, die Eigenschaften der Pflanze Hanf unter Hanf. Haschisch wird meist in Pfeifen oder Joints geraucht, aber auch in Speisen konsumiert. Der Besitz, nicht jedoch der Konsum von Cannabisprodukten wie Haschisch ist in Österreich, Deutschland und vielen anderen Ländern verboten. Genaueres erläutert der Artikel Rechtliche Aspekte von Cannabis. Abschnitt Produktionsländer: 60 bis 70% des britischen Haschischs kamen 2003 aus Marokko, wo Hanf vor allem im Rifgebirge im Norden des Landes auf einer Fläche von rund 250.000 Hektar angebaut wird. Marokko exportiert etwa 3.000 Tonnen Haschisch pro Jahr. Damit bestreiten schätzungsweise 200.000 Bauern mit Familien, das heißt etwa 1 Million Marokkaner, ihren Lebensunterhalt. Das restliche Haschisch kommt aus anderen Ländern und zunehmend auch aus Europa selbst. Afghanistan ist neben dem weltgrößten Produzenten von Opium auch größter Ertragsproduzent von Haschisch, wie 2010 von den Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung UNODC festgestellt wurde. Nach Angaben der UNODC-Studie werden in Afghanistan pro Hektar 145 Kilogramm Cannabis-Harz bzw. Haschisch produziert. In Marokko, dem größten Cannabis-Anbauland der Welt, sind es zum Vergleich pro Hektar nur 40 Kilogramm. Niederländische Pflanzen sind durch züchterische Arbeit heute reicher an THC als die Pflanzen aus traditionellen Anbaugebieten. Sie gelangen aber meist nur als Marihuana auf den Markt. Aber Haschisch wird auch in den holländischen Coffeeshops angeboten, sowohl zum Rauchen als auch zum Essen in Gebäck. In Zentralasien haben die Karawanenführer früherer Zeiten angeblich bei aufkommenden Sandstürmen Haschischkügelchen an ihre Kamele verfüttert, um diese ruhig zu stellen, damit sie nicht durchgehen. Abschnitt Haschischsorten und ihre Verarbeitung. Unterabschnitt Sorten und Qualität. Das in Mitteleuropa hauptsächlich verfügbare Haschisch ist meist recht trocken und mittelbraun bis grün. Oft wird es mit Streckmitteln wie Gummi, Wachs, Sand, Damiana oder Henna kontaminiert vermengt. Die Abgabe an Konsumenten unterliegt, vor allem aufgrund des illegalen Status, keiner geregelten Qualitätssicherung. Haschisch gibt es zudem in verschiedenen Sorten, Farben und Konsistenzen. Zum Teil kann von der Farbe auf die Herkunft geschlossen werden. Schwarzes Haschisch wurde häufig aus Afghanistan (schwarzer Afghane), Nepal, Indien oder anderen mittel- oder südasiatischen Staaten importiert. Rotes Haschisch soll oft im Libanon hergestellt werden. Das auf dem mitteleuropäischen Markt häufigste marokkanische Haschisch hat zumeist eine hell- bis dunkelbraun-grünliche Färbung. Im deutschsprachigen Raum ist die Wirkung von Haschisch nicht stärker als die Wirkung von Marihuana. Dies belegen Cannabisproben des Bundeskriminalamtes, die für das Jahr 2004 sogar eine höhere durchschnittliche Wirkstoffkonzentration bei Marihuana-Proben ergaben. Zu beachten ist dabei, dass der Wirkstoffgehalt unterschiedlicher Sorten und Chargen erheblich differieren kann, was nicht nur von der Ausgangsqualität erste, zweite, dritte etc. Siebung, sondern auch von etwaigen Streckmitteln und Länge sowie Art der Lagerung abhängig ist. so gibt es auch immer wieder Haschischsorten von besonders hohem Wirkstoffgehalt auf dem deutschen bzw. mitteleuropäischen Markt. Unterpunkt: Typisierung nach Farben. Die unterschiedlichen Farben der verschiedenen Sorten sind eine Folge sowohl verschiedener verwendeter Marihuana-Sorten als auch verschiedener Herstellungsarten. Punkt 1: Schwarze Afghane sowie andere schwarze Sorten in Klammern aus Nepal, Indien, Pakistan etc. Klammer zu, werden durch Abreiben des Harzes von der wachsenden Pflanze gewonnen. Nach dem Abreiben ist seine Farbe noch grünlich und bekommt erst durch gründliches Kneten seine auffallend dunkle Farbe. Zweitens, die Pflanzen, aus denen der rote Libanese gewonnen wird, werden so lange auf dem Feld stehen gelassen, bis die Harzdrüsen voll ausgereift sind und eine goldgelbe bis rötliche Farbe angenommen haben. Dann werden die ganzen Pflanzen über dem Boden abgeschnitten und in Kisten oder Gefäßen abgeklopft. Die reifen Harzdrüsen brechen ab, fallen zu Boden und werden dann zu sogenannten Packs gepresst. Drittens, marokkanisches Haschisch, in Klammern, früher auch grüner Türke, Klammer zu, wird ähnlich wie roter Libanese hergestellt, nur dass die Pflanzen unreifer geerntet werden und das Schütteln oder Klopfen in mehreren Durchgängen, in Klammern Siebungen, Klammer zu, erfolgt, wodurch viele Qualitätsstufen zustande kommen. Unterpunkt, Geräte zur Verarbeitung. Die Herstellung von Haschisch in Marokko und Europa erfolgt mit Sieben definierter Maschenweite, mit deren Hilfe die sehr feinen Trichome, in Klammern jene Pflanzenbestandteile, die das meiste Harz und somit THC beinhalten, Klammer zu, von den restlichen Pflanzenteilen getrennt werden. In Europa übliche Siebgeräte zur Haschischherstellung sind Hand-Hashmaker, Bubble-Bag, in Klammern Isolator, Klammer zu, und Pollinator. Das durch trockene Siebungen gewonnene Harzpulver wird oft Scuff genannt und meist zu Haschisch gepresst. Ein leicht gepresstes Scuff-Produkt wird auch Pollen, Pollen oder Pollum genannt, enthält aber keine Blütenpollen. Das durch Bubble Bags bzw. Isolator mittels Siebung von Marihuana in Eiswasser gewonnene Haschisch weist einen besonders hohen Wirkstoffgehalt auf. Der Ertrag ist jedoch deutlich geringer als mit trockener Siebung. Abschnitt: Aufbereitung und Konsum. Das Haschisch wird erhitzt, zerkrümelt und, Klammer auf, häufig zum leichten Anbrennen mit Tabak oder Knaster vermischt, Klammer zu, in einem Joint, in einer Kleinpfeife oder Bong geraucht oder mit einem Vaporizer inhaliert. Außerdem wird es in Form von Keksen oder Kuchen gebacken, in Klammern Englisch Space Cookies oder Space Cakes, Klammer zu, gegessen. Reines Haschisch ist bei gleichem Ausgangsmaterial potenter als Marihuana. Bei oraler Einnahme wird eine stärkere und längere Wirkung erzielt, welche jedoch später eintritt, in Klammern etwa eine Stunde nach dem Verzehr, beim Rauchen bereits nach wenigen Sekunden bis Minuten, Klammer zu. Aufgrund der verzögerten Wirkung kann es leichter zur Überdosierung kommen als bei der Inhalation. Diese kann sich unter anderem durch Herzrasen und Panik deutlich machen. Toxizität: Die LD50 des Hauptwirkstoffs Tetrahydrocannabinol, in Klammern THC, beträgt bei Mäusen im Fall intravenöser Gabe 42 Milligramm je Kilogramm Körpergewicht, bei oraler Einnahme 482 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Bei Ratten beträgt der LD50-Wert bei intravenöser Aufnahme 29 Milligramm pro Kilogramm, bei oraler Gabe 666 Milligramm pro Kilogramm. Eine tödliche Überdosis bei Menschen ist bislang noch nicht bekannt. Obwohl es die mit großem Abstand meist konsumierte illegale Droge ist, ist Cannabis auch in den Statistiken des deutschen Bundeskriminalamts zu Drogentodesursachen nicht aufgeführt. Das deutet darauf hin, dass eine direkte Lebensgefahr durch den Konsum von Cannabis praktisch zu vernachlässigen ist. Abschnitt: Synonyme. Das im deutschsprachigen Raum wohl geläufigste Synonym für Haschisch ist Piece. Ein Piece, in Klammern Englisch, Stück, Teil, Klammer zu, war ursprünglich Jargonausdruck für eine handelsübliche Menge des gepressten Pflanzenharzes. Das Stück wird dabei von den ursprünglichen Platten oder Riegeln abgetrennt, als solches an die Konsumenten verkauft. Mitunter sieht man auch die mit der Homophonie der Ausdrücke begründbare Schreibweise peace (englisch Frieden), die möglicherweise unter dem Einfluss des Gefühls von innerem Frieden entstand, das durch den Konsum von Cannabis auftreten kann. Mittlerweile hat sich der Ausdruck so weit verselbstständigt, dass das Wort peace in seiner ursprünglichen Schreibweise bzw. das eigentlich falsche peace im Sinne von Frieden oftmals synonym zu dem Wort Haschisch, also unabhängig von Menge, Herstellung und Form, benutzt wird. Weitere Synonyme für Haschisch sind Shit, Dope, Kanten oder Ecken. Weitere Ausdrücke für bestimmte Darreichungsformen, wie zum Beispiel den Joint, existieren mit regionalen und dialektalen Unterschieden, so etwa Dübel für Joint eher im mittel- oder oberdeutschen Raum. Der Artikel Haschisch wurde von André Hoek mit dem Benutzernamen ahoek am 10. August 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by-asa/3.0/deet.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/haschisch. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden